Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News hielt das südkoreanische Studentenmaßnahmenkomitee für die Ungültigmachung der Südkorea-Japan-Vereinbarung über die Trostfrauen der japanischen Armee am 21. November vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ab und trat dann in die 24-Stunden-Notaktion gegen den Abschluss des Abkommens über den Schutz der Militärinformationen mit Japan und für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye. Die Organisation erklärte, dass sie bis zur Eröffnung der Kabinettssitzung für die Verabschiedung des Abkommensentwurfs als ein ordentliches Abkommen am 22. November vor dem Blauen Haus die 24-Stunden-Notaktion gegen den Abschluss des Abkommens über den Schutz der Militärinformationen mit Japan und für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye entfalten wird. Auch die Volksaktion gegen Krieg und für Frieden hielt an demselben Tag vor dem Gwanghwa-Tor in Seoul eine Kerzenkundgebung für den Rücktritt von Park Geun-hye ab und führte als ein Kettenglied der Aktion gegen den Abschluss des Abkommens über den Schutz der Militärinformationen mit Japan eine Demonstration durch.